herzlich willkommen zum Piraten-Podcast der Dresdner Piraten. Heute sind wir in der neuen Landesgeschäftsstelle in der Kamenzer Straße. Und zwar findet heute der LGS-Workshop zum Gestalten einer Leinwand statt. Bei uns ist heute der Ricardo vom Atelier Schwarz, der Hallo. Den Workshop mitleitet. Erzähl doch mal, wie es eigentlich dazu kam, dass du Lust hattest, mit den Piraten zusammen was zu machen. Also ich weiß gar nicht mehr wann, es ist schon 2-3 Monate her, mal zu einem Piratenstammtisch, weil ich mir gesagt habe, Mensch, die Partei, die ist jetzt irgendwie in aller Munde und alle sprechen darüber, ich muss mir mal selber ein Bild machen. Den Florian hatte ich schon, den Fasnix hatte ich schon mal kennengelernt, der hatte mir erzählt, dass es den Stammtisch freitags immer gibt. Also habe ich gesagt, gut, jetzt schnappe ich mir mal 2 Leute, wir gehen mal hin, schauen uns das mal an. Und irgendwie kam da erstmal so im Spaß die Idee, ja, magst du uns nicht unsere LGS gestalten, unsere neue, wenn wir dann mal umziehen? Ja, wie kam es denn eigentlich zu der Idee? Ich erinnere mich noch an den Tag, wo wir hier zusammenstanden und verschiedene Sachen uns überlegt haben, wie du es gestalten könntest, wie du das Bild erarbeiten könntest. Wie kam dann die Idee eigentlich mit dem Workshop? Es war dann einfach so der Gedanke, okay, wenn ich persönlich die euch als Piraten, als Gruppe sehe, habe ich immer das Gefühl, oh mein Gott, ist das ein zusammengewürfelter Haufen. Alles geht drunter und drüber, sowas wie Gruppendynamik oder gemeinsame Dynamik habt ihr teilweise nur sehr wenig. Und mit so einem Workshop, wenn man gemeinsam als Gruppe was macht, schafft man einfach eine ganze Menge Gruppendynamik und Verbindung. Und für euch als Gruppe, denke ich mal, ist es einfach schön, wenn ihr hier ein Bild hängen habt, das ihr zusammen geschaffen habt. Dann habt ihr einfach eine Verbindung zu eurer Landesgeschäftsstelle und könnt sagen, hier, guckt, das Bild, das haben wir als Gruppe gearbeitet. Und so kam die Idee einfach. Ja, jetzt haben wir ja heute schon auch den ersten Tag fast rum vom LGS-Workshop. Kannst du uns mal so einen kleinen Rückblick geben, so über den Tag, wie du es auch empfunden hast, jetzt so von der Dynamik her? Also wir haben heute Morgen, das hat man schon im Internet gesehen, mit einem langen und chaotischen Frühstück angefangen, haben dann sozusagen diese wunderschöne Leinwand im Hintergrund erstmal orange grundiert. Dann war die orange, dann haben wir festgestellt, Mensch, irgendwas müsste man doch an dieser Leinwand noch machen, wenn das alles so orange, so eintönig orange ist. Also haben wir da noch einen helleren Streifen reingesetzt, so als Blickfang. Und dann ging eigentlich die hitzige Debatte los innerhalb unserer Gruppe. Ja, was kommen jetzt für Bildelemente rein? Ich musste euch dann erstmal erklären, was ich eigentlich mit Bildelementen meine. Dass man eben ein Bild nicht nur aus verschiedenen Details gestalten kann, sondern dass es einfach eine ganze Menge Hintergrund braucht und eine ganze Menge kompositorische Arbeit für das Bild. Und dann haben wir halt nach und nach, wie man so schön sieht, die Komposition geschaffen. Jetzt erstmal mit Querstreifen über das Bild und jetzt ist eben die hitzige Diskussion, wie geht's weiter? Gut, jetzt sind wir ja an dem Punkt im Grunde stehen geblieben, dass wir jetzt für heute den Bruch gemacht haben, gesagt haben, wir machen heute jetzt mal Schluss und machen morgen weiter. Ist das auch so die Vorgehensweise, die du auch bei deinen Werken so nimmst, wenn du sagst, jetzt geht nichts, ich muss es jetzt zur Seite schieben? Also ich für mich habe ja den Vorteil, wenn ich im Atelier arbeite, dann arbeite ich meistens an mehreren Sachen gleichzeitig. Das heißt, wenn die eine Grundierung trocknet, dann fange ich schon die nächste Grundierung an und so weiter. So dass ich jederzeit sagen kann, okay, ich stelle das jetzt mal in die nächste Ecke, ich mache erst morgen weiter. Aber ich mache es auch oft so, dass ich dann einfach mal 2-3 Stunden spazieren gehe oder in die Sauna fahre oder sonst irgendwas mache, um einfach wieder runterzukommen und dann kommt man mit frischem Elan wieder hin und kann wieder loslegen. So als Fazit für den Tag, wie bist du so mit der Vorgehensweise eigentlich zufrieden, obwohl es jetzt viele Diskussionen auch gab? Also es gab zwischendurch immer mal Momente, da hat man gemerkt, okay, es ist eine sehr schöne Gruppendynamik da und wenn ich euch einfach machen lasse, dann kommt ihr auch selber zur eigenen Entscheidung. Aber im Moment ist es von der Gruppe her einfach noch so, dass immer ein Stoß kommen muss, so dass solltet ihr mal bedenken. Was ja jetzt auch nicht falsch ist. Ich meine, dafür ist es ein Workshop und bei einem Workshop soll man ja auch verschiedene Sachen lernen und kennenlernen. Ja, morgen werden wir uns hier auch nochmal von 10 bis 16 Uhr in der Landesgeschäftsstelle einfinden, um hoffentlich das Bild fertigzustellen. Wie gehst du dann morgen in den Tag? Also was hast du dir schon vielleicht so ein bisschen auch vorgenommen, wie so ein bisschen der Tag morgen starten soll? Also ich werde höchstwahrscheinlich so circa 1 bis 1,5 Stunden eher da sein als ihr alle. Werde nochmal so unsere verschiedenen Ideen an das Clipboard schreiben. Und einfach eine Arbeitsatmosphäre schaffen, in der man wieder kreativ tätig sein kann. So. Und dann hoffe ich, dass wir uns erstmal um wichtige Sachen kümmern. Zum Beispiel, wie wir die ganze Mitte gestalten, ob dort noch Struktur in den Untergrund soll, Schattierung in den Untergrund soll oder nicht. Und dann werden wir sehen. Ich bin auf eure Ideen gespannt. Und du bist hoffentlich auch guter Hoffnung, dass wir diese wirklich, man muss ja sagen, 5 Meter lang ist die Leinwand, 1,50 Meter hoch. Das darf man auch arbeitstechnisch jetzt nicht so unterschätzen. Bist du guter Dinge, dass wir morgen es schaffen können, fertig zu werden? Ich bin doch ganz guter Dinge. Also ich habe Hoffnung. Und wirst auch morgen wieder mit einem Strahlen hoffentlich herkommen. Das mache ich fast immer. Mensch. Ja, soweit der Stand der Dinge bei der LGS-Gestaltung. Wir sind gespannt, wie es morgen dann fertig aussehen wird. Überzeugen vom Werk könnt ihr euch dann am 13., also nächstes Wochenende Samstag. Da wird dann die große Eröffnungsfeier sein der Landesgeschäftsstelle Sachsen, wo dann auch das Bild euch in voller Pracht präsentiert wird. Ich hoffe, wir dürfen dich dann auch begrüßen zur Eröffnungsfeier. Also ich denke, dass ich mit Sicherheit vorbeischauen werde, aber an dem Tag sind noch 2 andere Veranstaltungen, zu denen ich gehen muss. Also das wird dann wahrscheinlich mehr so ein Hallo, hier bin ich. Also wir freuen uns, wenn du vorbeikommst, hoffen, dass wir unser Werk noch fertigstellen. Und mit diesem Sinne bedanke ich mich, dass wir dieses Wochenende gemeinsam mit dir erleben dürfen. Ich bedanke mich auch.